Es ist ein Schnitter, der heißt Tod, hat Gewalt vom höchsten Gott. Heut wetzt er das Messer, es schneit schon viel besser. Bald wird er drein schneiden, wir müssen's nur leiden. Hüte dich, schönes Blümelei. Tausend ungezählt, was nur unter die Sichel fällt. Die Rosen, die Lilien, heut wird er aus Tilgen. Auch die Kaiserkronen wird er nicht verschonen. Hüte dich, schönes Blümelein. Trotz, komm her, ich fürcht dich nicht. Trotz sei daher in einem Schnitt. Werd ich nur verletzt, so werd ich versetzt in den himmlischen Garten, auf den alle wir warten. Freu dich, du schön.